Podcast Versuchslabor. Ach je, ist ja schon wieder nach 12. Sogar eigentlich schon wieder kurz vor 1. Tja, wenn der Mark den Early Bird macht, könnte ich ja hier den Nightbird machen eigentlich mittlerweile, oder? Doch so eine Nachtshow, also ruft mich an. Meine Nummer ist die 0123 854337. Und dann können wir ein bisschen Night Talk machen hier. Ich kann auch den Karl noch einladen dazu, mal gucken, ob der Zeit und Lust hat. Ja, der hat bestimmt Zeit und Lust. Ja. Können wir mal anrufen noch auf die Schnelle. Sollen wir mal? Oder? Nee, der schläft schon. Der Karl ist so ein Frühaufsteher, da muss man aufpassen. Den darf man um die Uhrzeit nimmer ansprechen. Da reagiert der ganz allergisch drauf. Außerdem muss der Karl morgen kochen. Und zwar so richtig dafür dieses Topfsuchdeckel gedöhnt. Das hat bestimmt nämlich aufs Auge gedrückt. Das kann der ruhig mal machen, dann muss ich nicht alles alleine machen. Ja, so ist das, wenn man Chef ist. Hat nur Vorteile. Nein, hat auch Nachteile, ist ganz klar. Nachteil ist, dass ich jetzt immer noch hier sitze und Intros einspiele. Ich versuch's zumindest, naja. Mal gucken, ob es von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Das habe ich jetzt gelernt. Qualitätspodcast, da trinkt man zwischendurch. Augenblick. So. Da ist die Stimme auch nicht mehr so belegt. Da klingt das doch gleich schon wieder ganz anders alles, ne? Ja, was macht ihr so? Nacht? Ihr schlaft alle, gell? Ja, ich glaube, das ist auch der bessere Weg mit Schlafen und so in der Nacht. Aber geht ja noch nicht. Muss auch noch Dr. Who gucken. Dr. Who, stimmt. Der wartet ja auch noch. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit bin ich denn da überhaupt? Ich bin bei, wo haben wir es da? Staffel 7, Folge 6. Die Schneemänner. Kennt ihr alle, gell? Habt ihr alles schon gesehen, oder? Erzähle ich euch nichts Neues wahrscheinlich. Naja, muss ja auch nicht. Aber ich find's gut, macht mir richtig Spaß. Und ich habe gesehen, es gibt neue Folgen vom Tatortreiniger, die muss ich natürlich auch anschauen. Sobald ich hier den Doctor Who durch habe, aber das dauert noch ein Weilchen. Warte, muss ich mal schauen, was hat der denn? Staffel 7 bin ich jetzt und der hat 8 Staffeln. Oh, heide Witzka. Und die Staffel 7 hat wie viele Folgen? Piff, Paff, Klick, Klack. Schauen wir mal rein. Die hat über Folge 6 und die hat, ach du liebe, 16 Folgen. Uiuiui, und die Staffel 8. Staffel 8 hat in Summe 13 Folgen. Ja, super. Ja, habe ich schon noch ein bisschen was vor mir, ne? Da werden wir schon die eine oder andere Nacht noch mit rumkriegen. Ja, herrlich. Schön. Ja. Ein bisschen blöd ist jetzt, dass ich das Konzert absagen muss noch am Samstag. Weil das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich die ganze Woche nicht in die Arbeit gehe, weil ich krankgeschrieben bin. Da kann ich mich Samstag nicht auf eine Bühne stellen. Das macht keinen guten Eindruck. Nee, das macht er nicht. Da wartet er lieber, bis wieder alles richtig, wäre vielleicht auch blöd jetzt. Also jetzt ist ja Ausruhen angesagt eigentlich, die Woche. Bin auf dem besten Weg dabei. Ja, den Raiding habe ich angehört vorhin. Mei, das war eine coole Folge, das muss ich schon sagen. Tja, interessant. Auch da das Thema, ne? Podcast-Label, das Wort mit Magie. Ja, aber ich glaube, auch da sind schöne Worte gefunden worden. Hört's auf jeden Fall mal rein, ne? Kommt ja dann, oder ist sogar schon online, oder? Ja, schauen. Doch, ist schon online, ist schon alles da. Na prima. Also, oh, was ist jetzt hier? Brummt das Handy auch noch los, ne? Ja, hier, Profi-Podcaster, Handy an bei der Aufnahme. Auch das noch. Mann, Mann, Mann. So, so, was haben wir denn? Oh, 7 neue Episoden auf dem Podcatcher schon wieder. Ihr seid ja verrückt. Wie haben wir denn da alles? Aha. Explikator ist dabei. Radinger ist dabei. Alles klar. Oh, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind mit der Folge 44. Frische Brötchen haben wir gespannt. Radio Bastard, da bist du sowieso immer. Oh, die Freistunde. Super. 4. Folge. Sprechkröstel. Thomas, tut mir leid, ich kann das immer noch nicht gescheit aussprechen. Und das Versuchslabor, die eigene Folge. Ja, die lade ich mir natürlich auch immer mit runter, ne? Mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, aber klappt. Das ist witzig, dass ich da seit neuestem das Logo auch drin habe in meinem Podcatcher von dem Versuchslabor. War vorher nicht da und jetzt aus irgendeinem Grund ist es jetzt da. Ja, ist doch schön. Das hat der Micha so schön gemacht hier von Making Tracks. Mein Podcast-Versuchslabor-Logo. Immer noch sehr, sehr schön. Jo. Ah, das, da fällt mir was ein. Ich wollte noch Aufkleber verschicken. Haben wir auch noch nicht geschafft. Ich kann stundenlang hier Folgen aufnehmen über Sachen, die ich noch nicht geschafft habe. Und die Sachen, die ich schon geschafft habe, die darf ich nicht verraten, weil die sind für andere Leute. Ja, so geht das. Ah ja, na dann. Werde ich mal sehen. Du willst mir das Handy hier ausmachen. Wie geht das? Irgendwo. Eieieiei. Mein Dorf wird auch noch angegriffen. Ach, liebes Liesen. Was da schon wieder alles los ist. Da komme ich gleich gar nicht mehr zu solchen Dingen. Naja. Aber LKW fahren, das werde ich dann angehen bei Gelegenheit, das ist versprochen. Das habe ich dem Kai und dem Hightower ja versprochen, dass wir mal zusammen fahren. Aber da muss der Papa erstmal noch ein bisschen trainieren. So geht das noch nicht. Oh, Entschuldigung, einparken kann ich immer noch nicht. Ja, geschweige denn, ab und zu mal komme ich gerne nicht mal um die Kurve rum. Naja. So ist das. Viel vor und dann kommst du zu nichts. Ist egal, ich will jetzt nicht hier rumjammern. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich zum Sonntag hin dann die Folgen vom Kochduell zusammen haben, allesamt, und die gehen dann raus am Sonntag. Dann könnt ihr ab Montag, also 6 Gerichte habt ihr dann, die ihr nachkochen könnt, also habt ihr quasi für die ganze Woche was zu essen, ne? Gut, Sonntag könnt ihr essen gehen. Braucht ihr nicht selber überlegen. Ja, bin ich mal gespannt, wer da was. Und die Bilder kommen ja auch. Da kann man gleich anschauen noch, wie es ausschaut und wie es geworden ist. Und dann müssten wir eigentlich noch so eine Folge Feedback-Schleife aufnehmen, ne? Wie es denn wirklich geschmeckt hat, weil das hört man ja nicht. Wie es schmeckt, kann man nicht hören. Da könnt ihr noch so viel in die Mikros schmatzen. Das nutzt an der Stelle nichts. Das muss man schon detaillierter mal erklären dann. Na gut. Soweit mal von mir für jetzt. Und ich glaube, ich hau das Ding dann irgendwie morgen früh raus. Dann habt ihr noch ein bisschen was zum Hören für die Woche. Ne? Und dann mal moin, ist der Mittwoch schon. Passt. Also in dem Sinne, bis später. Oh. Blöde Erkältung. Aber denk mal, das geht. Ist ja kein Qualitätspodcast hier. Also, Servus, passt auf euch auf, der Klaus.